Deutschlandfunk. Professor Van Dusen und das Geheimnis der Pyramide. Kriminalhörspiel von Michael Koser. Die sensationelle, über alle Maßen erstaunliche Affäre um das Geheimnis der Cheops-Pyramide begann am Vormittag des 14. Dezember 1904 im Hauptbahnhof von Kairo. Sie, Professor, Ihr Typ wird verlangt. Sie sind doch Arzt. Mein lieber Hitch, ich bin Professor Dr. Augustus Van Dusen. Naturwissenschaftler, Amateur, Kriminologe, Denkmaschine, wissen wir, Professor, aber... Außer Physik, Chemie, Biologie etc. habe ich sämtliche Bereiche der Humanmedizin studiert. Zu Bologna, Heidelberg, Paris, Salamanca. Einem so dringenden Appell konnte Van Dusen sich nicht verschließen. Er brach die beliebte Selbstbeweihräucherung ab, auch wenn es schwer fiel, und wandelte gemessenen Schrittes zum Zug aus Alexandria, der ihm eingefahren war. Ich folgte. Das ist die Pflicht des kriminologischen Assistenten. Es war eine grauhaarige europäische Dame, die aus einem Abteilfenster der ersten Klasse um Hilfe schrie. Und dazu hatte sie auch einen Grund. Im Abteil lag ein Mann auf dem Boden. Sein Gesicht war verzerrt, sein Körper verkrampft. Er bewegte sich nicht. Mit einem Blick erfasste der Professor die Lage. Aha. Sie sind Arzt? Unter anderem, Madame, unter anderem. Nicht, dass ein Arzt hier noch etwas ausrichten könnte. Sie meinen? Der Mann benötigt keine medizinische Hilfe mehr. Er ist tot. Tot? Ja. Nicht zu fassen. Vor 5 Minuten hat er noch mit mir geredet. Ganz munter und vergnügt. Vor 5 Minuten noch? Sehr aufschlussreich, Madame. Was ist geschehen? Berichten Sie. Präzise, detailliert und von Anfang. Bitte, Madame. Ja. Mitten im Satz brach er ab, fing an zu würgen. Er bekam keine Luft. Dann fiel er von der Sitzbank und wälzte sich in furchtbaren Krämpfen auf dem Boden. Hochinteressante Symptome, Madame. Hat er noch etwas geäußert? Oh ja, mir ist so schlecht, hat er gesagt. Es tut so weh und dann kalt. Mir ist kalt. Und gestöhnt hat er. Ganz schrecklich. Kalt? Ja. Die Pupillen erweitert. Das stand zu erwarten. Kommen Sie her, Schaffner. Ja, Sie meine ich. Ich bin der stellvertretende Stationsvorsteher, Effendi. Umso besser. Begeben Sie sich stehenden Fußes zum nächstgelegenen Telefonapparat. Verständigen Sie die Kriminalpolizei. Sie möge sich eilends hier einstellen. Gewisse Fälle. Ich eile. Mord? Glauben Sie? Ich glaube nicht, Madame, ich weiß. Und wenn er sagt, er weiß, Verehrteste, dann weiß er, was er sagt. So. Ja, leider weiß ich noch immer nicht, mit wem ich es zu tun habe. Wir stellten uns vor. Die Lady, eine Miss Pingle aus Manchester, England, war gebührend beeindruckt. Wer kennt ihn nicht, den großen Professor Van Dusen? Da muss ich Ihnen wohl glauben, Professor. Ermordet. Der arme Pilotar. Pilotar, Miss Pingle? Ganz recht, Professor. Der Tote ist, ich meine, war Professor Pilotar. Der bekannte französische Archäologe und Ägyptologe? Der Verfasser von einige Bemerkungen zum Grabtempel des Cheop unter besonderer Berücksichtigung seiner religiös-architektonischen Funktion im Pyramidenkomplex? Eben der, Professor. Oh, Ein herber Verlust für die Wissenschaft. Sie kannten ihn also, Miss Bingle? Ach, seit Jahren, Professor. Wir sind alte Freunde. Immer wenn wir uns treffen, streiten wir uns. Was Sie nicht sagen, Miss Bingle. Worüber? Über die große Pyramide natürlich. Was sie ist, was sie bedeutet, was sie uns zu sagen hat. Über die Geheimnisse der Pyramide. Auch ich, Professor, bin auf meine bescheidene Weise eine Arbeiterin im Weinberg der Forschung. Kennen Sie mein Buch? Die große Pyramide? Eine Bibel aus Stein? Mit Sicherheit nicht, Miss Pingle. Aber ich kannte das Buch und wusste Bescheid. Miss Pingle war eine Pyramidologin. Für Pyramidologen ist die Cheops-Pyramide kein Pharaonengrab, sondern der mystische Hort uralter verborgener Weisheit. Die Zahl Pi, die Quadratur des Kreises, das genaue Datum des Weltuntergangs und noch viel mehr können Pyramidologen aus den Maßen der Pyramide erschließen. Van Dusen sagt dazu schlicht Pyramidiotie. 146 Meter ist sie hoch, die große Pyramide. Das ist ein 270.000stel des Erdumfangs oder ein Milliardstel der Entfernung der Erde von der Sonne. Und ihre Masse, 2,5 Millionen Kubikmeter, ist ein Trillionstel der Erdmasse. Kann das Zufall sein? Ich frage Sie, meine Herren. Abstruse Zahlenspielerei, Miss Pingle. An den Haaren herbeigezogen, ohne jeden Belang. Zur Sache. Sie trafen Professor Pelletard im Zug. In Alexandria stieg er zu mir ins Abteil. Sein Schiff war gerade gelandet. Ich wunderte mich. Sonst haben wir uns früher in Ägypten getroffen. Zum Anfang der Saison. Im Oktober, wenn der Nil fällt, wenn die Touristen schwärmen und wenn die Archäologen ihre Grabungskampagnen eröffnen. In diesem Jahr hat Pelletard sich verspätet? Warum? Ja, er war krank. Der Magen. Darum blieb er vorerst in Paris und schickte seine Tochter voraus nach Ägypten. Rose Pelletard ist eine tüchtige Archäologin, die Schule ihres Vaters. Seit 6 Wochen ist sie im Lande und leitet die Arbeiten an Pelletards Grabungsstelle im Pyramidenkomplex von Gizeh. Ach Gott, der arme Pelletard. Auf die Grabung in dieser Saison hat er sich ganz besonders gefreut. Er konnte es kaum erwarten. Kommen Sie mich demnächst besuchen, hat er gesagt. Dann werde ich Ihnen etwas Außergewöhnliches zeigen können. Sie werden staunen, Miss Pingle. Und die Fachwelt auch. In der Tat, Miss Pingle? Mhm. Der erkaltete Rauch einer Zigarre, wenn ich recht rieche. Was heißt Zigarre, Professor? Das war eine echte Havanna, allerfeinste Qualität. Das Stück $2,50. Von Zigarren verstehe ich was. Und deshalb entdeckte ich auch schnell die Quelle des edlen Duftes unter der Bank. Eine zerdrückte Corona Corona. Eben nur angeraucht. Und abgebissen, nicht abgeschnitten. Geben Sie her, Hedge. Aha. Unter dem Tabakaroma ein zweiter Geruch. Scharf, beißend. Und hier. Sehen Sie, mein lieber Hedge? Meinen Sie die hellen Körnchen am Ende unter dem Deckblatt, Professor? Was ist das? Was ich zu finden erwartet habe, mein lieber Hedge. Da ich kaum annehme, Miss Pingle, dass Sie dem Laster des Zigarrenrauchens zu frönen pflegen... Wo denken Sie hin, Professor? Jedenfalls nicht in der Öffentlichkeit. Das ist Pelletards Zigarre. Sind Sie sicher, Miss Pingle? Absolut, Professor. Pelletard hat seine Zigarren immer abgebissen. Und der andere Herr hat seine Zigarre mitgenommen. Andere Herr? Welcher andere Herr? Na, der bei uns im Abteil war. Und der Professor Pelletard die Zigarre angeboten hat. Und das sagen Sie mir erst jetzt, Miss Pingle? Sie haben mich ja nicht danach gefragt, Professor. Das holte Van Dusen natürlich sofort nach. Der andere Herr, referierte Miss Pingle, war in Kaljub zugestiegen, eine halbe Stunde vor Kairo. Ein Europäer, mittelgroß, gut gekleidet, stark bebartet. Er hatte sich eifrig und kenntnisreich an der Pyramidendiskussion beteiligt. Kurz vor der Ankunft in Kairo hatte er sich, mit Miss Pingles Erlaubnis, eine Zigarre angesteckt und auch Pelletard eine angeboten. Der nahm sie mit Dank, biss sie ab, wie es seine Gewohnheit war, machte ein paar Züge und plötzlich packte ihn dieser entsetzliche Anfall. Ein geradezu klassisches Exempel von Ursache und Wirkung, Miss Pingle. Was ist aus dem Unbekannten geworden? Gleich nach dem Halt ist er aus dem Zug gesprungen, um schnell Hilfe zu holen, hat er gesagt. Ich frage mich, warum er nicht zurückkommt. Ich nicht. Sie, Professor? Halt! Kriminalpolizei, was ist hier los? Die Kriminalpolizei bestand aus 4 baumlangen sudanesischen Polizisten, angeführt von einem drahtigen kleinen Mann in Khaki mit Tropenhelm und Stöckchen unter dem Arm. Captain Mayday mit Namen. Engländer natürlich. Theoretisch ist Ägypten ein souveränes Land, regiert von einem Vizekönig oder Khedive, wie man hier sagt. Aber praktisch ist es nicht viel mehr als eine britische Kolonie. In allen Schlüsselpositionen sitzen Engländer, auch bei der Polizei. Captain Mayday sah sich um, hörte sich an, was wir ihm zu sagen hatten, und reagierte ausgesprochen sauer. Und deshalb haben Sie mich kommen lassen? Schade um die Zeit. So ein klarer Fall. Alter Herr, schwüles Klima, Herzattacke. Bedauerlich, aber nicht zu ändern. Sie befinden sich im Irrtum, Captain. Hier liegt ein Mord vor. Mord, lachhaft. Ich habe von Ihnen gehört, Professor Van Dusen. Auf Ihre Art sollen Sie ja gelegentlich ganz brauchbar sein. Aber wenn Sie mich fragen, leiden Sie an überhitzter Fantasie. Captain Mayday, noch nie hat jemand die Unverschämtheit besessen, Professor Van Dusen überhitzter Fantasie zu bezichtigen. Regen Sie sich ab, Professor. Sie sind ein blutiger Amateur. Sie kennen sich in Ägypten nicht aus. Sie sehen Gespenster. Mord. Wie kommen Sie bloß darauf? Die von Miss Pingel ausführlich und plastisch geschilderten Symptome des Opfers, die mit weißem Pulver präparierte Zigarre, das verdächtige Verhalten des unbekannten Mitreisenden, eine Vielzahl schwerwiegender Hinweise auf eine planmäßig exekutierte Vergiftung. Ach ja? Vermutlich mit einem rätselhaften, der Wissenschaft bislang unbekannten Gift, oder? Keineswegs, Captain. Es handelt sich um Aconitin. Aconie was? Aconitin. C34H47NO11. Ein pflanzliches Alkaloid. Gewonnen aus den Wurzeln des Eisenhuts, Aconitum napellus, beziehungsweise des Wolfseisenhuts, Aconitum lycoctonum, aus der Familie der Ranunculaceen. Dann kommen Sie mal wieder runter vom Katheder, Professor. Das ist mir viel zu hoch gestochen. In New York oder London, ja, da bringt man sich vielleicht mit so einem schicken Gift um. Aber bei uns in Ägypten, Unsinn. Kein Gift, kein Mord. Und die Zigarre, Captain? Können Sie gerne behalten und zu Ende rauchen, wenn Sie wollen. Papa! Was ist denn das? Lassen Sie mich durch. Papa, ich bin aufgehalten worden und... Oh, mon Dieu. Papa? Was ist geschehen? Wer sind denn Sie? Rose Pelotard. Ich verstehe nicht. Mein Vater, was ist mit ihm? Rose Pelotard trug die praktische Kleidung der Nachwuchsarchäologin. Kurzes Baumwollkleid, Sonnenhut mit Schleier, wie ihn hierzulande fast alle weißen Frauen tragen, um ihren Teint zu schützen. Dazu eine voluminöse Reisetasche für ausgebuddelte Schätze vermutlich. Und auch ihre Trauer über Maydays Eröffnungen war kurz und praktisch. Pauvre Papa. Sie haben ganz sicher recht, mon Kapitän. Es muss ein Erzanfall gewesen sein. So hat ihm denn ein barmherzig schneller Tod den Spaten aus der Hand genommen. In seinem geliebten Ägypten. C'est la vie. Apropos Spaten. Die Grabung wartet. Sie entschuldigen mich, mon Kapitän. Es drängt mich, meines Vaters Arbeit fortzuführen. Ihm zu ehren und in seinem Geiste. Damit verschwand die pietätvolle Tochter. Gefolgt von Miss Pingel, die es zur Cheops-Pyramide zog. Mayday und sein Gefolge machte sich auf die Socken zur nahen Polizeistation, um den toten Pilotar erstmal auf Eis zu legen. Captain, Sie werden es bedauern. Ich habe zu tun, Professor. Sie entschuldigen mich. Einen guten Rat auf den Weg. Machen Sie Urlaub von der Amateurkriminologie. Tun Sie das, was alle Touristen tun. Widmen Sie sich unseren Sehenswürdigkeiten. Besuchen Sie das Museum. Fahren Sie zu den Pyramiden. Und genau das taten wir ein paar Stunden später, am Nachmittag dieses ereignisreichen Tages. Eine Droschke brachte uns von Kairo nach Gizeh, wo wir uns durch Horden von Souvenirhändlern, Fremdenführern und Eseltreibern durchkämpften, bis zur Cheops-Pyramide. Musik. Dann stiegen wir auf, von Stufe zu Stufe. Kein Kinderspiel, meine Damen und Herren, auch wenn wir uns dabei von ein paar wackeren Beduinen ziehen und schieben ließen. Nach einer halben Stunde hatten wir schnaufend die abgeplattete Spitze erreicht. Und da erlebten wir eine Überraschung, bestehend aus einem gedeckten Teetisch und Miss Pingel. Willkommen, Professor Van Dusen. Und Mr. Hedge, Miss Pingel. Hutchinson Hedge. Treten Sie näher, meine Herren. Nehmen Sie bitte Platz. Osiris, Stühle für meine Gäste. Eigentlich heißt er Ali, aber ich rufe ihn Osiris. Klingt doch gleich viel mystischer, viel pyramidaler, nicht wahr? Haben Sie bemerkt, dass an den Eingängen der Pyramide Polizisten stehen und niemanden ins Innere lassen? In der Tat, Miss Pingel. Aus welchem Grund? Keine Ahnung. Deshalb bin ich hierher gekommen, um die Aura der Pyramide zu absorbieren, zu meditieren. Und Tee zu trinken. Warum nicht, Mr. Hedge? Mens sana in corpore sano. Ein Sandwich, meine Herr? Oh, sehr gerne. Tolle Aussicht hier oben. Fast wie vom Wolkenkratzer der Manhattan-Lebensversicherung. Ach, Sie lästern, Mr. Hedge. Spüren Sie nicht das mysteriöse Fluidum, die Atmosphäre des Übersinnlichen? Alles, was ich spüre, ist ein Sandfloh in meinem Kragen. Wer, meine Herren, wer vermag zu sagen, wann dies jedes Menschenmaß übersteigende Gebilde geschaffen wurde? Und von wem? Ich, Miss Pingel, gestützt auf die Ergebnisse ägyptologischer Forschung. Die Pyramide unter unseren Füßen wurde errichtet um das Jahr 2900 vor Christus von Cheops, einem Pharao der vierten Dynastie, beziehungsweise von seinem Wesir und Baumeister Hemon. Selbst ein Geist wie Sie, Professor, reiht sich ein in die Zahl der Beschränkten und Kleingläubigen? Ersparen Sie mir eine Antwort, Miss Pingel. Da wir gerade von Hemon reden, wussten Sie, dass Pelotar im letzten Jahr sein Grab entdeckt hat? Er hat's mir im Zug erzählt. Gar nicht weit von hier, etwa 150 Meter nach Nordosten, hinter dem Totentempel. Ja, ich sehe nichts. Das können Sie auch nicht, Mr. Hedge. Das Grab liegt natürlich unter der Erde, im Felsen besser gesagt. Bei der Grabung, an welcher Mademoiselle Pelotard zurzeit arbeitet, handelt es sich also um das Grab des Hemon. Ja, so ist es, Professor. Ich frage mich, was Sie da wohl Besonderes gefunden haben. Mein Gott, was ist das? Ein Erdbeben? Nein, Miss Pingel, eine Explosion im Inneren der Pyramide. Auf diesen Schrecken hin ließen wir alles liegen und stiegen ab, so schnell wir konnten. Kaum waren wir auf festem Boden angekommen, da lief uns eine bekannte Gestalt über den Weg. Captain Mayday. Energischen Schrittes strebte er dem Pyramideneingang zu. Aber als er Van Dusen sah, blieb er stehen, wie vom Dollar gerührt. Schon wieder dieser verlästige Professor. Habe ich Ihnen nicht gesagt, Sie sollen sich raushalten? Sie haben gesagt, wir sollen uns die Pyramiden angucken und das tun wir. Was war das für eine Explosion, Captain? Geht Sie nichts an? Staatsgeheimnis. Halten Sie mich nicht auf. Staatsgeheimnis? Eine Explosion im Innern der polizeilich abgeriegelten Cheops-Pyramide, wenige Stunden nach dem Mord an einem Archäologen, welcher in unmittelbarer Nähe eben dieser Pyramide eine Grabung leitete. Sie meinen, da besteht ein Zusammenhang, Professor? Führen Sie mich zum Grab des Hemon, Miss Pingel. Das Grab des Hemon lag inmitten einer archäologischen Mondlandschaft aus Stein, Sand und Ruinen. Es bestand aus einem Loch im Felsboden, gesichert durch eine Eisentür und ein modernes Patentschloss. Dahinter dumpfe Arbeitsgeräusche, davor ein kräftiger Araber im blauen Nachthemd, einen Knüppel in der Faust und, nach längerem Klopfen und Rufen unsererseits, eine unbeugsame Rose Pelotard. Je regrette. Monsieur Dame, keine Besichtigung, keine Störungen, interdit, verboten. Aber Ihr Vater hat mich ausdrücklich eingeladen. Wie dem auch sei, Madame, die Grabung untersteht mir. Vielleicht später einmal, wenn meine Arbeit abgeschlossen ist. Pass gut auf, Mustafa. Nette Leute trifft man bei den Pyramiden. Wir begleiteten Miss Pingel in ihr Hotel, das Mena-Haus, der Cheops-Pyramide direkt gegenüber, und fuhren zurück nach Kairo. Auch uns zog es ins Hotel. Ich hatte Hunger und Van Dusen wollte nachdenken. Dafür, dass ihm der Stoff nicht ausging, sorgte ein Telegramm, das in unserer Suite auf ihn wartete. An Professor Van Dusen, Shepherd's Hotel Kairo, aufgegeben in Gizeh. Aha. Hören Sie zu, mein lieber Hedge. Ich bin ganz Ohr, Professor. Betrifft Pilotar und Detonation in Pyramide. Näheres erfahren Sie heute Abend, 22 Uhr, Shubra Allee 17, ein Freund. Kein Name. Wollen Sie hingehen, Professor? Wir wollen hingehen, mein lieber Hedge. Wozu sind Sie mein Assistent und Begleiter? Und wenn es so eine Falle ist? Im vornehmsten Viertel von Kairo? Unwahrscheinlich. Nacht lag über Kairo. Die Shubra-Allee im Norden der Stadt, tagsüber der Treffpunkt der eleganten Welt, war zu dieser späten Stunde einsam und verlassen. Weit und breit nur zwei Menschen am Haus Nummer 17, einer Villa im orientalischen Schnörkelstil. Die zwei gingen leise und vorsichtig durchs offene Tor, durch den Palmengarten, durch die erstaunlicherweise weder bewachte noch verschlossene Haustür, weiter durch einen Gang, und dann standen wir in einem großen Raum. Es war dunkel. Nur ein paar Sterne schienen durch die vergitterten Fenster. Leise, unbestimmte Geräusche um uns. Unheil lag in der Luft. Hier ist es nicht geheuer, Professor. Wo steckt denn Ihr namenloser Freund und Informant? Psst. Entzünden Sie die Laterne, mein lieber Hedge. Yes, Sir. Ach, du dicker Vater! Professor, wir sind im Harem! Die fetten Kerle mit den Säbeln, das sind Eunuchen. Ich kenne die Typen aus Konstantinopel. Was sollen wir tun, Professor? Das Missverständnis dürfte sich sehr bald aufklären. Bleiben Sie ruhig, mein lieber Hedge, und wehren Sie sich nicht. Ich dachte nicht daran. Wehren Sie sich mal, wenn ganze Heerscharen säbelschwingender Eunuchen sich auf Sie stürzen und Sie verschnüren wie ein Postpaket. Ich kam kaum dazu, mal einen Blick zur Seite zu riskieren, wo diverse füllige Damen in spärlichster Bekleidung aufgeregt durcheinander statteten. Plötzlich Stille. Der Herr des Hauses trat auf. Ein stattlicher Mann mit schwarzem Vollbart, im seidenen Morgenrock, den Tarbusch schief auf dem Schädel und im Bauch eine ungeheure Wut. Ihr ungläubigen Hunde! Ihr habt euch in meinen Harem eingeschlichen! Ihr habt mein Haus geschändet, meine Ehre besudelt. Ihr müsst sterben! Lassen Sie uns doch erklären, Effendi, oder was Sie sind. Schweig, du Wurm! Schafft sie in den Hof und ersäuft sie im Springbrunnen. Moment, hören Sie doch mal zu. Die ganze Sache ist ein Irrtum. Professor, Sie sind die Denkmaschine. Denken Sie sich mal ganz schnell was aus, sonst ist das hier unser allerletzter Fall. Mein lieber Hedge. Denkmaschine. Hedge. Professor. Ja, etwa Professor Van Dusen aus Amerika. Kein anderer. Und ich bin Hutchinson Hedge, sofern Sie auch auf diese Auskunft Wert legen. Van Dusen und Hedge. O Glück, o Wonne, Hamdulila, bindet sie los auf der Stelle. Zehn Minuten später saßen wir in einem orientalischen Salon auf weichen Seitenkissen. Und wie es die Sitte des Orients fordert, sorgte der Hausherr erst ausgiebig für unser leibliches Wohl, bevor wir zur Sache kamen. Er ließ Kaffee aufwachen, Süßigkeiten, Wasserpfeifen. Auch Bauchtänzerinnen und Konkubinen bot er uns an. Aber da sagten wir dann doch lieber, nein, danke. Wirklich nicht? Nun gut. Ich bin Ibrahim Mamur. Den Namen kenne ich. Sind Sie nicht ein hohes Tier bei der ägyptischen Polizei? Ein demütiger Diener meines Herrn, des Khedive, Mr. Hedge. Ganz recht. Dann weiß ich, warum man uns gerade in Ihr Haus gelockt hat. Sie sollen jähzornig sein, eifersüchtig und, entschuldigen Sie, ein unversöhnlicher Feind aller Weißen. Aus gutem Grund, Mr. Hedge. Aus gutem Grund. Denn sind es nicht die Weißen, die Engländer vor allem, die unser Land besetzt halten, die den Khedive, meinen Herrn, entmachtet und die Regierung an sich gerissen haben? Ich kann Ihnen nicht widersprechen, Ibrahim Mamur. Doch, was Sie nicht wissen, Mr. Hedge, was kaum jemand weiß, zwei Weiße gibt es, die ich nicht hasse, die ich vielmehr verehre und über alles schätze. Den großen Kriminologen, Professor von Dusen. Amateurkriminologen, bitte. Amateurkriminologen, selbstverständlich, Professor. Und den noch größeren Hutchinson Hedge. Noch größeren? Wie soll ich das verstehen? Sie sind ein bedeutender Mann, Professor, ohne Frage. Doch wer macht Sie dazu? Meinen Sie etwa mich? Sie meine ich, Mr. Hedge. Wo wären Sie, Professor, wenn diese begnadete Feder nicht über Sie schriebe? Sämtliche Jahrgänge des Daily New Yorker nenne ich mein eigen, Mr. Hedge. Immer wieder nehme ich Sie zur Hand, voll tiefster Bewunderung. Für Sie, Mr. Hedge, für Ihre einzigartige Erzählergabe, Ihre treffende Darstellung, Ihren eleganten Stil. Das tat gut. Und noch besser tat das Gesicht, das der Professor dabei machte. Aber er schüttelte sich, bildlich gesprochen, und ging zur Tagesordnung über. Naja. Ibrahim Mamur erfuhr, was uns in sein Haus gebracht hatte. Eine Falle, ganz offensichtlich. Wir sollten ausgeschaltet werden. Doch wir blieben nicht nur am Leben. Ironischerweise geschah auch gerade das, was das Telegramm fälschlich verheißen hatte. Wir erfuhren Näheres über die rätselhaften Ereignisse, in die wir verwickelt waren. Ibrahim Mamur war ein gut informierter Mann. Mein Herr der Khedive hat mir die Gnade erwiesen, mich in diesem außergewöhnlichen Fall zu Rate zu ziehen. Wissen Sie, meine Herren, wer hinter der Explosion in der Cheops-Pyramide steckt? Sie werden staunen. Es ist das Phantom. Das Phantom. Immer wieder das Phantom. Die Dame wird allmählich lästig. Dreimal sind wir schon mit ihr zusammengerasselt. Ich weiß es, Mr. Hedge. Dank Ihrer brillanten Artikel kenne ich alle Einzelheiten Ihrer Rencontres mit dieser berüchtigten internationalen Verbrecherin von geradezu chameleonartiger Wandlungsfähigkeit. Ihre Abenteuer in Biarritz, Berlin, ja, und erst kürzlich in Rumänien. Und da ist sie doch mit ihrem Unterseeboot in die Luft geflogen. Ich versichere Ihnen, meine Herren, das Phantom lebt und befindet sich zurzeit in Ägypten. Sehen Sie hier diesen Brief. Nur eine Kopie, versteht sich. Lesen Sie vor, Hedge. Immer ich. Man nennt mich das Phantom, die Welt kennt mich, die Welt fürchtet mich. Sie werden mir die bescheidene Summe von 100.000 ägyptischen Pfund zahlen. Bescheidenes Gut, eine halbe Million Dollar. Falls nicht, werde ich die Cheops-Pyramide in die Luft sprengen. Was sagen Sie dazu, Professor, die Cheops-Pyramide? Lesen Sie weiter, mein lieber Hedge. Damit Sie an meiner Entschlossenheit nicht zweifeln, werde ich dafür sorgen, dass heute Nachmittag 17 Uhr genannte Pyramide durch eine limitierte Detonation erschüttert wird. Ja, stimmt, genau um 5 hat's geknallt, zur Teezeit. Die gewünschte Summe werden Sie mir auf folgende Weise... Einen Augenblick, mein lieber Hedge. An wen ist dieses Schreiben gerichtet, Ibrahim Mamur? An meinen Herrn, den Khedive. Heute Mittag um 12 Uhr lag es auf seinem Schreibtisch. Niemand kann sagen, wie es dorthin gekommen ist. 5 Minuten vorher war der Schreibtisch noch leer gewesen. Ein typischer Phantomtrick. Wie reagierte der Khedive? Mein Herr berief sogleich den Geheimrat ein, seine ergebensten Diener in Polizei und Justiz und Lord Cromer, den britischen Agenten, à la Verdammin. Eine volle Stunde haben wir beraten. Mit welchem Ergebnis? Die meisten glaubten an einen Schwindel. Aber ganz sicher konnten wir nicht sein und deshalb haben wir eine Polizeiabteilung nach Gizeh geschickt und die Cheops-Pyramide gründlich durchsuchen lassen. Und? Sprengstoff? Kein Sprengstoff, Professor, gar nichts. Alles in Ordnung. Nach der Durchsuchung haben wir beide Eingänge gesperrt. Kein Mensch durfte die Pyramide betreten. Und dennoch kam es zur angekündigten Explosion. Ja, Professor. Danach haben wir wieder alles durchsucht. Und diesmal wurden wir fündig. Im obersten der drei kleinen Hohlräume über der Königskammer, das heißt an der höchstmöglichen Stelle, war eine geringe Menge Dynamit gezündet worden. Die Spuren waren eindeutig. Aber wenn die Pyramide doch abgeriegelt war? Das ist es ja gerade, Mr. Hatch. Bei der ersten Durchsuchung war der Hohlraum leer. Und danach gab es keine Möglichkeit, Dynamit in die Pyramide zu schaffen und zur Explosion zu bringen. Und trotzdem... Ja, die Sache ist unerklärlich. Geradezu und... Sagen Sie bloß nicht unmöglich. Ich werde mich hüten. Ich kenne die Idiosynkrasie des Professors. Keine Abschweifungen, wenn ich bitten darf. Fahren Sie fort, Ibrahim Mamour. Der Geheime Rat trat zum zweiten Mal zusammen. Diesmal waren alle dafür, auf die Erpressung des Phantoms einzugehen. Sie müssen das verstehen, Professor. Wir haben Angst. Die Cheops-Pyramide ist das bedeutendste Bauwerk der Welt. Das Wahrzeichen unseres Landes. Und ein unschlagbarer Touristenmagnet. Ja, auch das, Mr. Hatch. Wie die Zahlung vor sich gehen soll, hat das Phantom im Brief genau vorgeschrieben. Und zwar kurz zusammengefasst so. Ein Koffer mit 100.000 ägyptischen Pfund in Banknoten sollte übermorgen am 16. Dezember 1904, 9 Uhr morgens, von einem unbewaffneten Mann in die Cheops-Pyramide getragen und dort in der oberen oder Königskammer abgestellt werden. Danach durfte eine Stunde lang niemand die Pyramide betreten. Sie wollen also zahlen und es dabei bewenden lassen? Was ich will oder nicht, Professor, das spielt keine Rolle. Die ganze Angelegenheit ist meinem Herrn, den Khedive und seinen ergebenen Dienern aus den Händen genommen worden. Anordnung von Lord Cromer, à la Verdammin. Wer leitet den Fall? Der Chef der Kriminalpolizei von Kairo, ein gewisser Captain Mayday. À la Verdammung ihm. Ja, ich kann Ihnen nicht widersprechen, Ibrahim Mamour. Mayday plant, die Pyramide morgen noch einmal zu durchsuchen und dann abzuriegeln bis zur Geldübergabe. Er will sich an die befohlene Wartezeit halten und danach versuchen, das Phantom zu fassen. Entweder in der Pyramide oder wenn es die Pyramide verlässt. Das wird ihm nicht gelingen. Inshallah, Professor. Hören Sie, Ibrahim Mamour, Ihnen sind die Hände gebunden. Bedauerlicherweise, Professor. Doch ich unterstehe nicht den Weisungen Lord Cromers oder Captain Maydays. A la Verdammt. Ja, schon. Das Phantom hat mir den Federhandschuh hingeworfen in Form jenes tückischen Telegramms. Ich, Professor Dr. Dr. Dr. Augustus van Dusen, hebe ihn auf. Mein lieber Hatch. Professor. Auf zur vierten Runde. Es gilt, dem Recht und der Wahrheit zum Siege zu verhelfen. Ich kannte Van Dusen und ich wusste, mehr als Recht und Wahrheit lag ihm der endgültige Sieg über das Phantom am Herzen. Und vor allem wollte er natürlich dem arroganten Captain Mayday eins auswischen. Am nächsten Morgen im Hotel. Wir saßen beim Frühstück in einer Ecke des palmengeschmückten Speisesaals. Natürlich sprachen wir über den Fall und über das Phantom. Eins war mir immer noch nicht klar. Was hat die Pyramidenerpressung mit dem Mord an Pilotar zu tun? Sehr viel, mein lieber Hatch. Der Mord an Pilotar, welchen das Phantom, wie ich vermute, mit eigener Hand ausführte, stellt die letzte und wichtigste Voraussetzung für das Gelingen der Erpressung dar. Ja? Wieso? Ach, mein lieber Hatch, zählen Sie zwei und zwei zusammen. Denken Sie an altägyptische Jenseitsvorstellungen. Denken Sie an die Tatsache, dass Belotar das Grab des Hämon entdeckt und ausgegraben hat. Ich denke, Professor, ich denke, so sehr ich nur kann. Bravo, bravo, mein lieber Hedge. Aber mir fällt nichts ein. Moment, doch. Ich glaube, ich weiß, wer das Phantom ist. Tatsächlich? Hm? Und wen haben Sie im Verdacht? Miss Pinge. Immer wenn was passiert, ist sie dabei. Im Zug, auf der Pyramide. Sehe ich recht? Professor Van Dusen. Oh, Madame Maigret. Welch angenehme Überraschung. Setzen Sie sich zu mir. Was führt Sie nach Kairo? Sie erinnern sich doch noch an Madame Maigret, meine Damen und Herren. Genau. Privatdetektivin aus Paris, beteiligt am Mordfall in Monte Carlo und an der kuriosen Affäre um Hannibals Alpenübergang. Von Professor Van Dusen nicht nur in kriminologischer Hinsicht hochgeschätzt. Ein interessanter Fall hatte sie nach Ägypten gebracht. Vor 6, 7 Wochen war auf dem Gelände des Gare de Lyon eine Tote gefunden worden. Ermordet, entsetzlich entstellt, unkenntlich. Die Polizei kam nicht weiter. Die Eisenbahnverwaltung setzte eine Belohnung aus. Madame Maigret klemmte sich dahinter und schaffte es schließlich, die Unbekannte zu identifizieren. Als die Tochter eines Ägyptologen an der Pariser Universität namens... Rose Pelotin. Ja. Woher wissen Sie, Professor? Auf welche Weise haben Sie die Identifizierung bewerkstelligt, Madame? Das Gebiss, Professor. Sämtliche Zahnärzte in und um Paris habe ich abgeklappert. Und wissen Sie, was geschah, als ich die Belohnung einforderte? Ausgelacht haben mich die Leute von der Bahnverwaltung. Ich hätte mich geirrt, sagten sie. Rose Pelotin lebe und sei in Ägypten. Ich wollte Professor Pelotin sprechen, aber der war auch gerade nach Ägypten abgereist. Was blieb mir übrig? Ich kaufte mir eine Fahrkarte und hier bin ich. Wer immer sich in Ägypten Rose Pelotin nennt, muss eine Hochstaplerin sein. Und Schlimmeres, Madame. Der letzte Mosaikstein befindet sich an seinem Platz. Das Phantom ist entlarvt. Es handelt sich nicht, wie Sie, mein lieber Hedge, glauben, um unsere Freundin Miss Pingel. Das will ich doch stark hoffen. Miss Pingel? Sitzen Sie schon lange hinter der Palme? Oh ja, Mr. Hedge. Ich sitze... Und ich lausche, gebannt und hingerissen. Pelotin, Phantom, Pyramide, eine fantastische Geschichte. Gesellen Sie sich zu uns, Miss Pingel. Sie sind ohnehin beteiligt. Sie sind bereits weitgehend informiert, vor allem aber benötige ich Sie. Ich gehe doch wohl nicht fehl in der Annahme, dass Sie die Cheops-Pyramide kennen wie... Wie Ihre Westentasche. So ist es. Nur, dass ich keine Weste trage. Sehr schön, sehr schön. Meine Damen, mein lieber Hedge, dies ist mein Plan. Fünfzehn Stunden später, Mitternacht. Im Licht des Mondes warf die Cheops-Pyramide ihren unheimlichen Schatten über die Polizeiposten zu ihren Füßen, über Gestein und Trümmer bis zu dem Sandhaufen neben dem Grab des Hämon, unserem Ziel. Wir hatten freie Bahn. Mustafa, der Mann mit dem Knüppel, hatte ein gewaltiges Backschisch neben einer Flasche Arak bekommen und schlief sich irgendwo aus. Die angebliche Rose Pelotin hielt sich in dem Haus auf, das sie, wie Miss Pingel wusste, im nahen Dorf gemietet hatte. Das moderne Türschloss war kein Problem für eine moderne Privatdetektivin. Ein paar Handgriffe mit einem verdächtig aussehenden Instrument und die Tür sprang auf. Vorsichtig schlichen die furchtlosen vier die Eingangsstufen hinunter in eine leere, staubige Kammer. Und da standen wir nun, wie Ochs und Kuh vorm neuen Tor und bestaunten die 5000-jährigen bunten Wandbilder. Nur einer wusste, wie es weiterging. Professor Van Dusen, einen Kompass in der linken, machte sich mit der rechten an der hinteren Wand zu schaffen, auf die ein viereckiger Fischteich gemalt war, umgeben von Schilfrohr und Bäumen. Er drückte hier, er drückte da und plötzlich... Der Fischteich. Er ist weg. Stattdessen ein Loch. die Pforte des geheimen Ganges, welche ich an eben dieser Stelle zu finden erwartete. Meine Damen, mein lieber Hedge, vorwärts. Sollen wir wirklich durch das schwarze Loch? Was sonst, Mr. Hedge? Hatten Sie etwa Angst? Klar hatte ich Angst. Vor allem aber hatte ich einen schweren Korb mit all den Dingen, die Van Dusen bei unserer Expedition für nötig hielt. Laternen, Stricke, mehrere Holzkeile, eine Pistole und Proviant erstaunlicherweise. Das schleppte Cully Hedge durch den engen, niedrigen, finsteren Gang. Vor ihm Miss Pingel, Madame Maigret mit einer Laterne und der Professor, der uns eine kriminologisch-ägyptologische Vorlesung gibt. Dieser geheime Gang, meine Damen, mein lieber Hedge, stellt gewissermaßen den Dreh- und Angelpunkt jener mysteriösen Geschehnisse dar, deren Zeugen wir in den letzten Tagen sein konnten. Professor Pelotard hat ihn im vergangenen Jahr entdeckt. Seine Absicht war es, nach eingehender Untersuchung während dieser Grabungskampagne die Öffentlichkeit von seiner Existenz zu unterrichten. Das hat er also im Zug gemeint. Ganz recht, Miss Pingel. Wenden wir uns nunmehr dem Phantom zu. Nach dem Unterseebootunfall vor Rumänien, an dem Sie ja nicht ganz unschuldig waren, Professor. Also nach jenem Unfall begab das Phantom sich nach Paris, lernte dort die Pelotards kennen, schlich sich in ihr Vertrauen und erfuhr von der Existenz des Geheimgangs. Ein pervertiertes Hirn wie das ihre erfasste sogleich die sich dadurch eröffnenden kriminellen Möglichkeiten. Wegen einer zweifellos durch Gift verursachten Magenerkrankung blieb Professor Pelotard vorerst in Paris und schickte seine Tochter Rose voraus nach Ägypten. Diese... Augenblick, Professor. Hier liegt was. Hm? Eine Dynamitpatrone. Oh ja, ein deutlicher Hinweis darauf, auf welche Weise die vorgestrige Explosion in der Cheops-Pyramide bewerkstelligt wurde. Weiter, meine Damen und Herren. Das Phantom ermordete Rose Pelotard noch auf dem Bahnhof, nahm ihre Stelle ein, fuhr nach Ägypten, bereitete als Rose Pelotard ihren Coup vor. Und als Professor Pelotard seine verspätete Ankunft ankündigte... Musste auch er sterben. Durch eine mit Aconitin präparierte Zigarre, welche das Phantom in Verkleidung ihm präsentierte, sodann... Stopp! Der Gang ist zu Ende. Was ist das? Ein Griff, Professor. Ziehen Sie mal. Ziehen Sie. Miss Pingel, Hedge, helfen Sie. Wir zogen. Der Schlussstein bewegte sich und dahinter lag wieder eine Felsenkammer. Klein und kahl und grau und unheimlich. Wo waren wir? Diese Frage, mein lieber Hedge, kann Ihnen Miss Pingel beantworten. Wir sind in der großen Pyramide, Mr. Hedge. Genauer unter der Pyramide, in der sogenannten unterirdischen Grabkammer. Hier sollte ich mal kurz erklären, wie es in der Cheops-Pyramide aussieht. Es gibt drei Kammern. Die Königskammer etwa in der Mitte der Pyramide mit einem großen leeren Sarkophag ohne Deckel. Ein Stück tiefer die Königinnenkammer und 32 Meter unter der Pyramidenbasis die unterirdische Kammer. Alle Kammern sind durch ein System von Gängen miteinander und mit den beiden Eingängen an der Nordseite verbunden. Ja, das wär's. Abgesehen von ein paar Luftschächten und drei Hohlräumen zur statischen Entlastung der Königskammer. Der geheime Gang hatte uns also vom Grab des Hämon in die unterste Kammer der Cheops-Pyramide gebracht. Sehen Sie her, meine Damen, mein lieber Hedge. Der bewegliche Stein wurde auf dieser Seite so kunstvoll in die Unebenheiten der Wand eingepasst, dass seine Konturen unsichtbar bleiben. Der von mir theoretisch konzipierte und postulierte unbekannte Zugang zur Cheops-Pyramide, hier ist er. So hat das Phantom also das Dynamit in die Pyramide geschafft. Und so, meine Damen, mein lieber Hedge, gedenkt es, die erpresste Summe und die eigene Person in Sicherheit zu bringen. Okay, das ist mir klar, aber was ich nicht verstehe, das Phantom hat doch gedroht, die ganze Pyramide in die Luft zu sprengen. Eine leere Drohung, mein lieber Hedge, welche auszuführen, das Phantom weder die Absicht noch die Mittel hat. Also ein Bluff. Und noch was, Professor. Woher wussten Sie, dass der unbekannte Zugang zur Pyramide ausgerechnet im Grab des Hämon anfängt? Eine simple ägyptologische Kombination, mein lieber Hedge. Nach dem Glauben der alten Ägypter stand allein dem Pharao nach dem Tode die Erhebung unter die Götter zu. Ein mystischer Vorgang in seinem Grabmal der Pyramide. Was lag nun für Hämon, den Erbauer der Pyramide, näher, als sich insgeheim einen Weg zu schaffen, auf welchem sein Ka, seine Seele, sich nach dem Tode in die Pyramide begeben konnte, um hier zusammen mit dem Pharao der Vergöttlichung teilhaftig zu werden? Raffiniert, als Nassauer in den Himmel. Wenn Sie es so auszudrücken wünschen, mein lieber Hedge. Wie spät ist es? 2:50. Meine Damen, Sie werden sich nunmehr zurückziehen. Oh, achten Sie darauf, keine Spuren zu hinterlassen. Setzen Sie die beweglichen Steine sorgsam so ein, wie wir sie vorfanden. Überlassen Sie alles weiter. Ja, was haben Sie vor, Professor? Ich werde das Phantom abfangen und zu diesem Zwecke bis morgen in der Pyramide verharren. Mit dem Korb und mit Mr. Hedge natürlich. Die Damen gingen, obwohl sie lieber geblieben wären. Bei mir war es genau umgekehrt. Wir machten es uns in der oberen der Königskammer gemütlich, versteckt im Sarkophag des alten Cheops. Soweit es in einem Sarg gemütlich sein kann. Ich aß und trank ein bisschen, schlief ein bisschen, graulte mich ein bisschen und wartete. Am nächsten Morgen um 9 plötzlich Licht und Geräusche. Der Bote mit dem Geldkoffer. Hastig stellte er ihn auf den Boden und verschwand. Kaum war er weg, musste ich über den Rand turnen und den Koffer zu uns in den Sarkophag holen. Dann wieder warten, aber diesmal nur Minuten. Vorsichtige Schritte, der zitternde Strahl einer Blendlaterne und da stand sie. Die angebliche Hospelotar. Das Phantom. Sie stand und guckte und stutzte und suchte. Sie suchen vergebens, Madame. Wer ist da? Pharao Cheops. Lassen Sie den Unsinn, Mr. Hedge. Ich kenne Ihre Stimme. Und die des Professors auch. Zeigen Sie sich. Ich hätte es mir denken können. Sie, Professor Van Dusen, wieder einmal Sie. Zum vierten Male kommen Sie mir in die Quere. Zum vierten und zum letzten Male, Madame. Hände hoch! Keine Bewegung, oder ich schieße. Mit dieser Pistole, Mr. Hedge? Dass ich nicht lache. Sie haben vergessen, sie zu entsichern. Was? Da muss ich doch gleich... Hedge, Vorsicht! Zu spät. Nur einen Moment hatte ich das Phantom aus den Augen gelassen. Aber bei einer so gerissenen Verbrecherin ist sogar ein Moment zu lange. Jetzt hatte sie die Pistole und richtete sie auf uns. Mit der anderen Hand schlug sie den Schleier zurück und zog sich die kunstvoll gearbeitete Kautschukmaske vom grässlich zugerichteten Gesicht. Sehen Sie her, Professor. Das ist Ihr Werk. Jetzt ist die Zeit der Rache gekommen. Sie werden sterben, Professor. Und Sie natürlich auch, Mr. Hedge. Sie werden sterben. Und Ihr Tod wird lang andauernd und qualvoll sein. Im unterirdischen Gang des Hämon, bei verrammelten Türen, werden sie langsam zugrunde gehen. Im Paroxysmus des Hungers werden sie sich gegenseitig anfallen, sich das Fleisch von den Knochen reißen. Keine Angst, Professor, ich würde sie nie anknabbern. Vielen Dank, mein Lieber. Ich bedauere nur eins, dass ich ihnen nicht zusehen und mich an ihren Qualen weiden kann. Doch wenn ich morgen... Wollen Sie auch mal zuschlagen, Miss Pingel? Mit Vergnügen, Madame Ecke. Da staunen Sie, was, Professor? Aber meine Damen, ich hatte Sie doch angewiesen... Ach, wissen Sie, draußen war es uns zu langweilig. Und wir wollten auch mal in der ersten Reihe sitzen. Darum sind wir dem Phantom nachgeschlichen. Ein Glück für Sie, meine Herren. Wer weiß, wie es Ihnen sonst ergangen wäre. Ja. Van Dusen sprachlos. Ein äußerst seltenes Phänomen... Und ein vorübergehendes. Das Phantom wurde gefesselt und in den Sarkophag gelegt. Dann traten wir vier den Rückzug an, mitsamt Geldkoffer. Hinter uns verkeilten wir die Türsteine des Geheimganges, um der Gefangenen den Fluchtweg abzuschneiden. Eine gute Stunde später standen wir vor dem Grab des Hämon und sahen mit Wohlgefallen zu, wie Captain Mayday mit seinen Mannen aus der Pyramide kroch und geknickt an uns vorbei defilierte. Ausschwärmen, Straßen sperren, das ganze Gelände absuchen. Vermissen Sie etwas, Captain? Das sind Sie ja schon wieder, Professor. Lassen Sie mich bloß in Ruhe. Vielleicht diesen Koffer. Das Geld, die 100.000 Pfund. Wie kommen Sie zu dem Koffer, Professor? Ein wenig angewandte Amateurkriminologie, Captain. Wie geht es dem Phantom? Dem Phantom? Wieso? Ja, haben Sie es denn nicht dingfest gemacht? Nein. Sie haben doch die Pyramide durchsucht, Captain. Selbstverständlich, Professor. Auch die Königskammer und den Sarkophag? Ja, sicher. Das heißt, nicht ich persönlich, mein bester Mann, Hauptwachtmeister Musa. Da vorne läuft er. Musa? Musa, zurück! Marsch, marsch! Musa, bleib stehen! Aber Musa blieb nicht stehen. Er bog um eine Ecke und war weg. Den wirklichen Hauptwachtmeister Musa fand man wenig später im Sarkophag des Cheops. Bewusstlos. In Unterhosen. Merkwürdig. Was erscheint Ihnen merkwürdig, mein lieber Hedge? Das Phantom hat sich befreit, hat Musa überwältigt und ist in dessen Uniform geflohen. Dann muss sie doch ganz nah bei uns vorbeigelaufen sein. Ohne Maske. Und Sie haben sie nicht erkannt, Professor? Glauben Sie, mein lieber Hedge? Wäre es nicht möglich, dass ich es vorzog, mich nicht einer Gegnerin zu berauben, welche, wenn ich sie auch keineswegs als ebenbürtig erachten kann, mir doch das eine oder andere interessante Duell geliefert hat? Professor van Dusen und das Geheimnis der Pyramide. Kriminalhörspiel von Michael Koser. Mit Friedrich W. Baumschulte in der Rolle der weltberühmten Denkmaschine und Klaus Herm als sein treuer Begleiter und Chronist Hutchinson Hedge. In weiteren Rollen Gudrun Genest, Volkmar Kleinert, Helmut Wild, Eva-Maria Miener, Liane Rudolph, Helmut Ahner. Ton und Schnitt Ingeborg Görgner und Georg Fett. Regieassistenz Sylvia Rauer. Regie Rainer Klute.